ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Moraš vesel mi islam, što posao što mi gosti se stavim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es ist sehr schön, heute so auf einer Bruna treffen, die wir auf dem Camp getroffen haben und einige von denen kannten wir schon vorher. Es war eine sehr schöne Sache, die wir dort erlebt haben. Inshallah, wir haben vor, auch was zu planen, also was zu machen, wenn wir immerhin Zeit hat natürlich. Seitdem er verheiratet ist, kannst du mit ihm gar nicht mehr reden. Und inshallah, ihr wisst, dass wir einen großen Tag haben am 5.6. Inshallah, oder 6.5. ist das, ne? 6.5. In Mai, inshallah, ist nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Da wird der Bruder inshallah Abu Jamal, der Bruder Pia Vogel und der Bruder Abu Ubaida kommen. Bei Abu Ubaida war es noch nicht hundertprozentig sicher, weil er war auch teilweise krank und er sagte zu mir, inshallah, er wird noch sagen, sollte er nicht kommen können, haben wir gesagt, bis nächste Woche, vielleicht würden wir den Bruder Mohammed Islam einladen. Sollte keiner kommen, dann würde ich vielleicht was machen. Das ist dazu. Ich finde, was haben wir daraus gelernt? Also für mich habe ich mitgenommen, dass viele junge Leute, mashallah, subhanallah, wenn die den Islam praktizieren, auch wenn die nicht viel Wissen haben, sie geben sich wirklich große Mühe, das habe ich mitgekriegt. Und ich habe gemerkt, dass die Bruderlichkeit da wirklich sehr, sehr groß geschrieben wurde unter den Jugendlichen. Das fand ich auch sehr schön. Trotz Streitereien, trotz Meinungsverschiedenheit, trotz vielleicht, der eine kommt daher, aber das hat man wirklich gar nicht mehr. Und ich muss sagen, auch bei uns auf dem Camp, außer jetzt ein paar, manche können ja nachts nicht schlafen, können ja nichts dafür. Ne? Aber ansonsten war es wirklich sehr schön und ich bitte auch euch, dass wir wirklich für den 6.5., dass wir zusammenarbeiten und wirklich eine gute Sache hier zusammen bieten für unsere Brüder und Schwestern. Ich habe es. Wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Ich wollte heute auch mit euch über eine Sache sprechen, die so wichtig ist den Muslimen. Nach der Shahada, nachdem der Muslim bezeugt hat, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sein Prophet ist, und wir haben La ilaha illallah in verschiedenen Vorträgen übersetzt und wir haben auch festgestellt, dass La ilaha illallah ist nicht nur ein Wort, weil der Muslim sagt ja nicht, ich sage La ilaha illallah, ich bezeuge, dass La ilaha illallah gibt. Ich sehe und erkenne, verinnerliche, tue umsetzen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Und wir haben gesagt, in Bezug auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bezieht sich das, was, dass niemand auf dieser Erde das Recht hat, befolgt zu werden außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, was über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtet wird, können wir ein bisschen nur leise sein, schauen. Was über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überliefert wurde, was über ihn berichtet worden ist, das nehme ich an und setze ich das um. Und ich denke, viele von euch haben die Vorträge mit dem Gebet mitgekriegt. Und subhanallah, immer wieder kriegen wir es immer auf die Ohren, wir Muslime. Und wir merken, dass wir das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, gar nicht machen. Als er über Al-Fatiha gesprochen hat, als er über bestimmte Sachen gesprochen hat, gesagt, Auzubillah, stopp, Muhammad. Hier musst du wieder dein Gebet neu machen. Und es blieb mir immer diesen Satz, obwohl ich den kenne schon lange, diesen Satz. Ich habe den schon öfters gehört und ich kenne die Quelle, aber subhanallah, manchmal, dein Herz ist am Schlafen und es gibt Momente, wo das Herz diese Worte aufnimmt und möchte es direkt umsetzen. Deshalb wollten wir heute darüber reden, ich nenne auch diesen Vortrag heute, lasst uns beten. Warum das Gebet? Das Gebet ist im Islam ein Stützpfeiler für die Religion. Wie Rasul Sallallahu das gesagt hat in einem Hadith, überliefert von Muslim, die Religion braucht einen Stützpfeiler. Und dieser Stützpfeiler, wo die Religion sich stützen kann, ist das Gebet. Das Zweite, das Gebet stellt die Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und überleg dir, es gibt kaum eine Handlung, die du verrichtest als Moslem, wo du Allah am nächsten bist, wie im Gebet, wenn du dich niedergeworfen hast. Subhanallah. Das ist das. Das Gebet hilft dem Diener Allah subhanahu wa ta'ala, geduldig zu werden, standhaft zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wasta'inu bis sabri was salah. Sucht Hilfe, Stärkung indem ihr euch geduldet, standhaft seid und im Gebet. Das heißt, wenn ich bete. Und gleich werdet ihr merken, dass das Gebet, was wir verrichten, ist nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Weil, wenn wir wirklich das Gebet verrichten würden, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, weil er hat uns nicht gesagt, betet, er hat gesagt, und verrichtet das Gebet. Wärst du mit diesem Gebet gekommen, der Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, hättest du nicht Leute gesehen, die beten, und er hat eine Freundin. Niemals hättest du nicht jemanden beten sehen und er hätte betrogen. Er wäre ein Heuchler, er wäre ein Betrüger, er wäre... Die sehen nichts oben. Haben Sie es eingeschaltet auf Erfahrung? Ach so, Fernseher funktioniert jetzt. Fernbedienung. Also Fernbedienung nicht. Sie haben eine Batterie von einem MP3-Player oder so. Oh. Ja, ist ein bisschen spät. Ist nur eine Nummer. Ja, inshallah, wenn jemand kommt, dann klären wir das gleich, inshallah. Aber kann man nicht so... Ja, das wird es weitermachen, inshallah. Also, wir sehen viele Leute, ich kenne selber wirklich Leute, astaghfirullah, sie möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen und uns vergeben, der betet seit bestimmt 15 Jahren und er hat eine Freude. Denn das Gebet, was er betet, ist nicht das, was Allah von ihm verlangt hat. Weil das Gebet heißt, und gleich reden wir darüber, dass du das tust, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, und dass dieses Gebet letztendlich davon dich stärkt und dich davon abhält, die Abscheulichkeiten zu tun. Allah sagt das selber im Koran. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Das Gebet, wenn du es verrichtest, wie Allah subhanahu wa ta'ala es befohlen hat, würde dich von den Abscheulichkeiten fernhalten. Und Allah zu bedenken ist das. Also, wir wollen darüber reden, wir wollen das Gebet, was wir bis jetzt verrichtet haben, dieses Spielen, was wir gespielt haben, dieses Allah, stopp. Allahu Akbar. Warte. Genieß es. Lass es erstmal in deinen Herzen reingehen. Allahu Akbar. Weißt du, was du da gerade gesagt hast? Allah, das ist dieses Wort, Ismul Jalal, das ist der mächtigste Name Allahs. Allah. Und Akbar, er ist unermesslich groß. Größer als das Auto, was du gerade falsch geparkt hast. Und du denkst, Allahu Akbar, kriege ich jetzt eine Strafzettel? Lass ihn. Gibt es Leute, die kommen rein in die Moschee, der hat die ganzen Sorgen der Welt mitgebracht. Und dann sagt er, Allahu Akbar, wo soll Allahu Akbar einen Platz haben? Also, wir wollen zurückgehen zu dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Wir wollen Leute sehen im Gebet, wenn er sagt, Allahu Akbar, siehst du, sein Herz geht aus seiner Brust, werft sich nieder, um Allah zufriedenzustellen. Bist du in der Lage? Das Problem unserer Herzen sind irgendwo in der Dunkelheit. Das ist es. Also, das Gebet gibt dir Stärkung. Das Zweite, das Erste, wonach der Mensch vor Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah gefragt wird, ist das Gebet. Ist es gut, wird alles andere gut. Ist das Gebet nicht gut, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird das, was er gebetet hat, wie ein Bali, also so ein Stück Stoff, was dreckig, schlecht ist, und dann wird er auf sein Gesicht damit geschlagen. Also wir wollen mit dem Gebet Allah zufriedenstellen. Wir wollen nicht mit dem Gebet Allahs Zorn auf uns bringen. Habt ihr bestimmt alle Allah gehört, wo er gesagt hat, Waylun lil Muslimin? Kannst du dir das vorstellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weh denjenigen, die das Gebet verrichten? Guck mal, er ist gekommen. Er hat Allahu Akbar gesagt, er hat die Fatiha gelesen, er hat sich niedergeworfen, ist aufgestanden, hat Assalamu alaikum gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, den dir. Pass auf, weil das, was du machst, ist kein Gebet. Viele von uns, und das sehen wir, und subhanallah, ich hätte niemals gedacht, dass es Leute gibt, die es schaffen, ein Gebet von zwei Rak'at innerhalb von 10 Sekunden zu vollenden. Das habe ich gesehen. Also wir wollen das Gebet so verrichten, wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorgeschrieben hat. Das ist das Wahre. Das Gebet ist eine Reinigung für dich. Eine Reinigung. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam gibt uns ein Beispiel, sallallahu alaihi wasallam, und sagt, aber Aitum, lau bibadi ahadikum. Stell dir mal vor der Haustür bei dir gibt es einen Brunnen, in dem du dich 5-mal am Tag wischst. قال هل يبكي ذلك من ضرره شيء؟ wird da Dreck an ihm bleiben haften? Sagen die Gefährten, la ya Rasulallah. So ist das Gebet. Wenn du das Gebet 5-mal am Tag verrichtest, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von dir verlangt hat, wird das dich waschen und deine Sünden waschen. Deshalb, wir sagen den Leuten, die Voraussetzung, dass das Gebet angenommen wird, was ist es? Wudu oder nicht? Guck mal dieses Wudu. Wenn du wirklich daran glauben würdest, wenn ich jetzt meine Hände wasche. Ich wasche meine Hände, weil ich gerade was angefasst habe, was Allah verboten hat. Ich habe eine Frau angefasst, ich habe irgendwas angefasst, ich habe vielleicht auch gestohlen. Ich komme jetzt und möchte mich von dieser Sünde waschen. Also werde ich meine Hände waschen, als hätte ich wirklich Dreck da. Ich würde meinen Mund waschen, weil ich gerade über Leute gelästert habe. Ich habe Schlechtes über sie gesprochen. Dann würdest du dein Wudu ganz anderes verrichten und machen. Wir wollen uns verändern. Wir versäumen sowieso vieles in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Du wirst ja mit Qiyamah kommen, dann wirst du gucken, diese Taten, die du gemacht hast, die bringen dich nicht ins Paradies. Deshalb, viele haben es nicht verstanden, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr solltet wissen, nicht eure Taten sind es, die euch ins Paradies bringen. Und gesagt, und du ja Rasulallah, sagt er, wala ana, nicht mal ich. Außer Allah lässt Barmherzigkeit walten. Was ist aus diesem Hadith zu verstehen? Dass nicht unsere Taten, die wir tun, uns ins Paradies bringen. Weil wenn man die wiegen würde, aber Allah ist allgnädig. Er nimmt das Geringste, wenn du es tust mit Herzen. Er sagt, geh ins Paradies. Aber lass uns wirklich das machen, das Beste machen und tun, was wir können. Das Gebet ist auch eine Hilfe, dein Iman zu stärken. Als die Sahaba zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und gesagt, ja Rasulallah, da gibt es einen Mann, der betet, aber er klaut. Das eine passt mit dem anderen nicht. Gesagt, sein Gebet wird ihn eines Tages davon abhalten zu klauen. Darajat, eine Stufe. Das Subah hast du Fajr gebetet, dein Herz war nicht hundertprozentig dabei. Da kommt jetzt zum Duha. Allahu Akbar. Hast von deinem Gebet 20% mitgenommen. Da kommt der Blasser, wieder hast du 10% verloren. Aber das kommt die Mache. Du kommst in die Jama'a beten. Weil zu Hause verrichtest du dein Gebet nicht gut. Die Jama'a heißt die Baraka. Warum ist das so wichtig im Islam, die Jama'a zu beten? Weil der Imam selbst nicht so gut betet wie in der Jama'a. Und du nicht. Also betest du dein Gebet und auf einmal hast du 50% dein Herz war dabei. Allahu Akbar. Alhamdulillah, er ist da, ich fühle es. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Oh, Subhanallah, ich spüre es. Der Imam auf einmal nimmt er Surat Qaf. Waja'at sakratul maut bilhaq. Der Imam nimmt gerade an diesem Abend einen Vers, in dem er sagt, und die Benommenheit des Todes ist eingetreten. Davor hast du versucht, stets wegzulaufen. Alhamdulillah, das heißt, ich spüre die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. So ist es. Wir versäumen vieles. Aber wir wollen kämpfen und versuchen, das Herz mitzubringen, wenn ich zu Allah subhanahu wa ta'ala komme. Und das ist es. Wa aqim salat ist nicht Salat. Verrichte das Gebet ist nicht Beten. Nein, nein. Wir wollen darüber reden, inshallah, warum und bete nicht wie und verrichte das Gebet. Das ist das Erste. Zweites, das Gebet erhebt dich zu einer Stufe, die nur wenig Menschen erreichen können. Und das ist As-Salihin, Al-Muhsinin. Ihr kennt, manche Gelehrte haben den Islam in drei Stufen, also diese Religion in drei Stufen unterteilt. Hat er gesagt, Islam, Iman, Ihsan. Islam, dass du dich Allah ergibst. قالت الأعراب آمنا فلم تؤمن. Die Wüsten auch haben gesagt, wir glauben, wir haben Iman. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, nein, ihr habt noch kein Iman. Ihr habt gerade euch ergeben. Dann kommt der Iman. Der Iman, dass der Mensch das umsetzt, was Allah von ihm verlangt hat. Und dann kommt die Ihsan, und das ist eine Stufe, die sehr wenig Menschen erreichen. Hört mal zu. Allah so zu dienen und anzubeten, als würdest du ihn sehen. Allah Akbar. Wie Rasul Sallam, wie Abu Bakr Siddiq, wie Umar ibn Khattab. Abu Bakr Siddiq كان رجلا أسيفا. Das war ein Mensch, wenn der Koran rezitiert worden ist, kamen ihm die Tränen. Als der Rasul Sallam krank geworden ist, sagte Rasul Sallam, lasst Abu Bakr beten. Sagte Aisha, von ihm versteht man doch kein Koran. Schick jemand anders. Nein, lass es. Er ist es, Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, derjenige, der seine Sachen genommen hat und hat Makkah verlassen wollen, trifft ihn auf dem Weg Zaid ibn Darin. Sagt er, wo gehst du hin? Wieso verlässt du Makkah? Sagt Islam, uridu an asiha fil ard fa'abud rabbi. Ich möchte in die Erde Hijra machen, um Allah dienen zu können. Warum? Weil sie mich eingeengt haben. Ich möchte nicht eingeengt werden in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist derjenige, der draußen gestanden hat und sich einen Platz genommen hat, um zu beten. Und die Frauen und die Kinder von Quraysh standen da draußen und haben zugeguckt. So was haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen, dass ein Mann mit so einer Lehre, ein älterer Mann, steht, sagt Allahu Akbar, liest den Koran und weint dabei. Was ist das? Was macht er? Umar ibn Khattab, dieser, der in der Jahiliyyah so war, radiallahu anhu arda, Amr ibn al-As sagt, ich betete eines Morgens hinter Umar ibn Khattab und ich war in den letzten Reihen. Da hat er rezitiert von Surat Yusuf. Als Umar ibn Khattab zu dieser Stelle gekommen ist, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, als er zu dieser Stelle gekommen ist, ich fliehe mit meiner Trauer zu Allah subhanahu wa ta'ala, sagte, ich habe von den letzten Reihen sein Weinen gehört. Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ist derjenige, der als er gelesen hat. Und wenn sie sich niederwerfen, kommen ihnen die Tränen. Hat er sich niedergeworfen und sagte, ja, du Augen. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, die Niederwerfung, da ist die. Wo bleiben die Tränen? Wo bleiben die Tränen? Ich habe mich gerade niedergeworfen. Warum kommen nicht die Tränen? Das war Umar ibn Khattab. Die kamen zu Allah subhanahu wa ta'ala und haben die ganze Welt hinter sich gelassen. Er hat Allahu Akbar gesagt. Die Erde hätte unter ihm beben können. Er hätte nichts merken können. Nach dem Gebet, Allah, es war ein Erdbeben. Wie? Ein Erdbeben. Habe ich nichts mitgekriegt. Ich war mit Allah verbunden. Tut mir leid. So waren die Sahaba. Rasul sallallahu alaihi wasallam steht 5 Stunden, 6 Stunden und betet für Allah subhanahu wa ta'ala, weint bis sein Bart voll und dann die ganze Erde nass ist. Kommt Bilal und wach morgens und sagt, ja Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah hat dir doch alles vergeben, was war und was sein wird. Weinst du? Das ist es. Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Also, letztendlich, dieses Gebet, die Möglichkeit, dass du betest, dass du Allahu Akbar sagst, dass du die Möglichkeit hast, dich niederzuwerfen, ist eine Art Schukr. Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir alles gegeben hat, was du hast und mehr, weil du so viel hast und nicht verdienst, wenn wir herrlich zueinander sind. Also, und Allah subhanahu wa ta'ala hat befohlen, das Gebet so zu verrichten, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb, es wird nichts, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wie überliefert von Bukhari, Hadith Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu, sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet, wie ihr gesehen habt, wie ich gebetet habe. Also wurden wir Muslime verpflichtet, das Gebet vom Rasul sallallahu alaihi wa sallam zu lernen. Und er ist es, sallallahu alaihi wa sallam, der eines Tages, als er gebetet hat, ist er zum Modest hochgegangen und hat dort eine Raka'a verrichtet, um die Umma zu zeigen, wie er betet. damit keine Schwierigkeiten, damit keine Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheit gibt, guckt mal, so bete ich. Er geht zum Podest, stellt sich oben hin und betet sallallahu alaihi wasallam. Heute, viele Leute beschweren sich. Auch wenn ich bete, ich bin immer beschäftigt. Ramadan, kommen viele. Ramadan, Mohammed, wie soll ich helfen? Ich sage immer zu den Leuten einfach, beschäftige dich mit La ilaha illallah und Allahu Akbar, wirst du merken, dass diese Waswas, diese ganzen Probleme, die du im Kopf hast, weggehen. Ein Sahabi wurde gefragt, hört mal zu. Haben sie ihm gesagt, wenn du betest, bist du abgelenkt? Er hat gesagt, denkt ihr, wenn ich Koran lese, dass ich durcheinander komme? Sagt, nein, im Gebet. Wenn du Allahu Akbar sagst und gerade anfangen willst, bist du beschäftigt mit anderen Sachen? Hört mir zu, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Subhanallah! Gibt es eine Sache, die wichtiger ist als Allah, dass ich mich mit ihr beschäftige, während ich Allahu Akbar sage? Sagte, lieber, die Leute greifen mich mit Messern und Schwertern, ist mir lieber, als dass ich, wenn ich Allahu Akbar sage, mich mit was anderem beschäftige. Jihad fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala. Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, inna fi salati la shughla. Während du betest, gibt es Arbeit. Gibt es Arbeit. Und wie viele Leute von uns, wenn das Gebet verrichtet, lass uns einen Durchgang machen, einen kleinen Durchgang machen. Praktisch. Allahu Akbar. Ja. Guck mal, allein das lässt dich wirklich ein paar Minuten erstmal. Allahu Akbar. Genieß es. Hast du ein Herz heute mitgebracht? Habt ihr eure Herzen mitgebracht? Allahu Akbar. Versuch es einmal für dein Leben zu genießen, zu verstehen, zu verinnerlichen. Allahu Akbar. Und dann kommt es. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ja, ein Mensch. Allah, Alhamdulillah, mein Alameen, Rabbil Alameen, die Rabbil Alameen. Dieses Dalil ist länger als die ganze Fatiha. La ilaha illallah. Rasul sallam hat diese kurze Suren länger gelesen als andere. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Stopp. Warte, ich habe. Langsam ist er gegangen, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er Koran rezitiert. Aber er hat nicht viele von uns wissen bestimmt ein bisschen Koran auswendig. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Okay. Und dann ist er fertig. Er ist eine kleine Sura. Die ist nicht so wichtig wie Al-Baqarah. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Qul huwallahu ahad. Hat die ganze Tauhid in diesem Wort. Sag, Allah ist einzig. Nicht einer, einzig. Allahu Samad, der ist unabhängig von allem. Er braucht dich nicht. Er braucht dein Gebet nicht. Er braucht deine Zakat nicht. Sein Hajj, er braucht nichts von dir. Du bist derjenige, der Arm zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Du bist derjenige, der sagt, Allah, gib mir. Allah, ich brauche. Allah braucht dich nicht. Verstehst du? Wenn du kommst und du bist arm, und hast dieses Verständnis mitgebracht, Wallahi, wirst du dein Gebet auf der schönsten Art und Weise verrichten. Und Mohammed, der beste Lehrer, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist, hat er immer gesagt, bevor er gebetet hat, Salli salataka ka'annaka mu'tah. Bete dein Gebet, als wäre es dein letzter. Als würdest du jetzt von den Leuten Abschied nehmen, Leute, also nach diesem Gebet werde ich sterben, lass uns gebeten. So hat er uns befohlen. Wallahi azim, wenn jemand von uns wusste, der Engel des Todes steht vor der Tür und er sagt, der junge Mann, nach diesem Gebet kannst du dich von deinen Leuten verabschieden, du kommst heute nicht mehr nach Hause. Dann würdest du dein Gebet so beten, wie als hättest du. Aber das Problem, wir tun das nicht verinnerlichen. Wir tun das nicht. Und guck mal, ich gucke euch noch eine Sache, Wissen. Rasul sallallahu alaihi gesagt, wer seine letzte La ilaha illallah sind, kommt ins Paradies oder nicht. Stell dir mal vor, du hast dein Gebet und du hast gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, bei dir Iqama. Und so. Wenn du stirbst, das ist es doch. Das waren deine letzten Worte, deine letzte Tat, die du gemacht hast, das beste Gebet, das du gebetet hast. Und das zweite, du hast auch noch la ilaha illallah gesagt. Wo kommst du denn hin? Ins Paradies, inshallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, an einer Stelle, und sprich zu meinen Dienern, die Iman haben, die Iman haben, die sollen das Gebet verrichten. وَقُلِّ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِينُوا الصَّلَاةَ. Sag zu denjenigen, die Iman haben, Sie sollen das Gebet verrichten. Guck mal, ein Befehl. Sie sollen nicht beten. Ja, Abdullah, salih, nein. Verrichte das Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, diejenigen, denen wir Nacht... Achso. Diejenigen, denen wir Macht auf diese Al-Ladina makkannahum fil ard, aqamu salat. Diejenigen, denen wir auf der Erde hier Macht gegeben haben, Möglichkeiten gegeben haben, was tun sie? Sie verrichten das Gebet. Deshalb viele Muslime heute, warum geht es den Muslimen heute so schlecht? Weil wir den Islam nicht so praktizieren, wie es Allah gefällt. Ja, subhanallah, heute habe ich eine Diskussion gehabt mit ein paar jungen Leuten, Muslime, wohlgemerkt. Wallahi, du kriegst graue Haare. Manchmal, du denkst wirklich nicht. Weil, wisst ihr was? Lass uns nicht mehr darüber reden. Lass uns nicht. Ja, die stellen alles in Frage. Sogar die Sprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in der er was gesagt hat und befohlen hat, das wird sogar in Frage gestellt. Dann muss ich Muhaddis sein, einer, der die Hadith-Authentizität erstmal bestätigt. Da muss ich erstmal die Sprache, die eigentlich für jeden verständlich ist, nochmal erklären. Du musst erstmal erklären, waren es Sahaba so? Sie sitzen da, Malik ibn Anas erzählt, wir haben Talha und wir haben Alkohol getrunken. Da kam ein Rufer und sagt, oh ihr Muslime, euch ist das Alkohol trinken verboten worden. Sagte, wir hatten die Gläser in unserer Hand. Der hat nicht gesagt, komm, lass uns das letzte Glas genießen. Die Flasche, ich habe 200 Euro bezahlt dafür. Aber was hat er gemacht? Alles geschüttet. Alle haben die geschüttet. Aisha radiallahu anha sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala der Frauen der Ansar Barmherzigkeit sei. Warum? Wie gesagt, als Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, sie sollen ihre Kopftuch tragen, haben sie von ihrem Jilbab oder von diesem, was über die Kleider tragen, ein Stück gerissen und haben ihre Köpfe. Direkt. Allah sagt, sie tun das direkt umsetzen. Bei uns kann ich, wie, ist das richtig? Ist, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Das bedeutet, das Gebet auf der besten Art und Weise zu verrichten. Darunter versteht man. Al-Ihsan, Allah so anzubeten, als würdest du ihn sehen. Stellt euch mal vor, Wallahi Azim, ist das nicht bei manchen Menschen bei uns so? Gerade auch Jugendliche. Ich gebe euch ein Beispiel. Und das ist ein Problem. Wenn dein Vater jetzt im Wohnzimmer kommen würde, oder irgendwelche eine Kommission, die sagt, Wallah, wisst ihr was, wir machen gerade einen Test über die Muslime, wie sie ihr Gebet verrichten. Wir wollen sie aufnehmen, wie sie das Gebet verrichten. Wallahi Azim, du wirst das Gebet sagen. So lange beten die eigentlich schon. Warum hören sie nicht auf? Warum? Weil die Kamera da ist. Aber ich sag dir, Allah sieht dich. Wer ist wichtiger? Wer kann dir mehr Schaden zufügen? Allah oder diese Menschen? Das müssen wir ändern in unseren Herzen. Dass ich, wenn ich sage, Allahu Akbar, dass ich wirklich das verinnerliche, Allahu Akbar. Und nicht die Menschen, nicht die Leute, nicht irgendjemand. Ich vergiss das. Wenn ihr überlegt, dass der Sohn von Urwa, als er Krebs, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime heilen. Und er hatte Krebs in seinem Bein. Und sie gesagt, wir mussten amputieren. Alkohol trinken? Auzubillah. Niemals. Sie gesagt, wisst ihr was? Und dieser Hadith ist bestätigt, authentisch, sicher überliefert. Hat gesagt, wartet, bis ich mein Gebet verrichte. Und dann schneidet er ihren Bein. Wallahi azim. Wir würden nur die Nadeln da stecken, dann würde er schreien wie, warum? Weil sein Herz nicht da ist. Und Ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, hat einen Mann gesehen, als er gebetet hat, und hat er so beim Gebet so ein bisschen Bewegung gemacht, und wir kennen das ja alle, Allahu Akbar, kommt jemand rein, und er betet weiter. Wir haben vieles gesehen. Ja. Sa'id ibn al-Musayyib hat ihn gesehen, wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, hätte er sein Herz mitgemacht zum Gebet, hätte er sich nicht mal eine Minute, nur eine kleine Bewegung gemacht. Aber er kam ohne sein Herz. Also ist er am Spiel. Und Allah hat uns gewarnt. Waylun lil musallin. Wehe denjenigen, die das Gebet verrichten. Warum was? An Salatihim sallam. Er betet, aber ist gar nicht da. Ist gar nicht da. Allahu Akbar, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dann geht's dem Bruder. Gehen wir? So, fertig. Es hat nichts in ihm ausgelöst. Es hat nichts in ihm ausgelöst. Wallahi al-Azim. Wie viele von euch, wenn wir das jetzt ein bisschen sortieren würden, wie viele von euch haben das Gebet oder das letzte Mal gespürt beim Gebet, dass ihr wirklich, wie Ibn Qayyim das so schön beschreibt, wann habt ihr das Gefühl gehabt, dass während du betest, dass dein Herz, was in deiner Brust ist, aus deiner Brust raus will und er möchte sich unter den Thron Allahs niederwerfen? Wann habt ihr das gespürt? Wann? Deshalb, du als Muslim, von dir wird verlangt, fa'alam annahu la ilaha illallah. Du solltest durch Wissen verstehen, es gibt keine Gottheit außer Allah. Und wir haben gesagt, Wissen erwerben, was noch? Schon so oft darüber gesprochen. Wissen erwerben, umsetzen, drittens, weitergeben und Geduld haben. Wissen. Je mehr du weißt, fängst du an, mich zu setzen. Und dann, das Gebet ist auch eine Art, wie ich gerade gesagt habe, Schukur, eine Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er so gnädig mit uns ist. Wallahi al-Azim, wir sind Allah gegenüber total undankbar. Ich bin mit meiner Frau an der Ampel im Vorweg gestanden, ich bin nämlich im Auto gefahren, stand ich an der Ampel. Da ging gerade ein Mann über die Straße, der war nur jung, vielleicht 25 Jahre alt, stark behindert, musste einen Helm tragen, weil sein Kopf die ganze Zeit sich bewegt, seine Hände zitterten so. Und meine Frau und ich, wir guckten zu diesem Mann. Und dann sage ich zu meiner Frau, sag, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich und dich nicht so geprüft hat wie diesen Mann. Eine Ni'ma, dass du gesund bist. Eine Ni'ma, dass du dich für Allah niederwerfen kannst. Eine Ni'ma, dass du den Koran lesen kannst. Eine Ni'ma, dass du sehen kannst. Eine Ni'ma, dass du essen und trinken kannst. Eine Ni'ma, dass du auf Toilette alleine gehen kannst. Es gibt Menschen, die können das nicht, nämlich. Alhamdulillah. Und wie wichtig, dass das Gebet nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrichtet werden sollte. Wie er gesagt hat, und betet so, wie ich gebetet habe. Und hier noch einmal, das heißt, wenn der Moslem das Gebet verrichten würde, das Allah von ihm verlangt hat, würde er von den Abscheulichkeiten, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm verboten hat, sich verärgern. Und Allah sagt, wahrlich, das Gebet hält vor Abscheulichkeiten. Wie viele Menschen kennen wir, die klauen, lästern, obwohl gestern, das ist leider verbreitet unter vielen Muslimen, klauen, Sinne betragen, und er kommt und betet. Ja, eine Schwester, sie sagt, die war mit einem Moslem, 7 Jahre, aber der hat 5-mal am Tag gebetet. MashaAllah. Ich sage aber nicht, das ist nicht das Gebet, was Allah will. Und da, es ist bestätigt auch, dass der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, eine Raka'a extra gemacht hat auf dem Podest, um den Muslimen zu zeigen, wie er gebetet hat. Und ich gebe euch einen Tipp, es gibt ein Buch von den Albanen. Dieses Buch ist Gold wert, Allah azim. Dieses Buch, ich habe von so vielen Gelehrten gehört, dass das Buch so gut ist, und ich habe das gelesen. Ja, subhanallah, er bringt wirklich die Beweise für jede Sache. Zum Beispiel, Takbiratul Ihram. Es gibt nur 2 Formen, entweder wo die Hände zusammen sind, neben dem Kopf, ohne die Ohren zu. Manche machen Allahu Akbar. Was ist das? Ja? Okay, Allahu Akbar. Entweder in der Höhe des Kopfes oder in der Brust. Zum Beispiel die Hände, es gibt 2. So, wo du die legst, und so, der Beweis auch dafür. Rasul sallam sagt, inna ma sha'al anbiya, ja, umirna, ein Mu'ajjila, fitrana. Das heißt, dass wir, die Propheten, uns wurde befohlen, unser Futur froh zu machen. So früh wie möglich. Und das Zweite, dass wir unsere Rechte auf die Linke tun. 2 Formen. Entweder die, aber mit Qabdu. Über die Bauchnabel, nicht unter. Ein Hadith von Ali ibn Abi Talib, haben die Gelehrten gesagt, es ist kein richtiger Hadith. Also es ist da'if. Und die Gelehrten sind sich einig, was da'if ist, kann nicht als Beleg gelten. Viele Sachen, die wir wissen müssen. Wie hat Muhammad s.a.w. gebetet? Nehmt euch das Buch und inshallah wollen wir einen Workshop machen mit diesem Buch. Ein Workshop, in dem wir ein Video daraus machen. Leider die ganzen Aufnahmen, die wir haben, die sind nicht gerade mal toll. Aber inshallah, wenn Ja, weil diese Augen ist mal kommen, ein bisschen Geld, ne? Wir können uns eine größere Kamera kaufen. Inshallah, dann können wir ein bisschen einen Workshop machen mit dir, um dieses Gebet. Dass derjenige das Gebet lernt und dass er nach Hause geht, es seinem Vater, seiner Mutter, seiner Tochter, seiner Schwester, seinen Kindern beibringt, sagt, so hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und lasst uns jetzt über eine Sache reden, die bestimmt viele von euch gar nicht gehört haben. Das Gebet wird bei den Gelehrten in drei Bereichen geteilt. Amen und Hal. Amen und Hal erstmal. Die Taten des Herzens. Und diese teilen sich auch wiederum in drei. Das erste, An-Niyya, die Absicht. Dass du, wenn du das Gebet verrichtest, dass du nur Allah subhanahu wa ta'ala damit beabsichtigst. Das zweite, Al-Hudur, die Konzentration, dass du konzentriert bist. Ich bin gekommen und ich weiß ganz genau, was ich machen möchte. Und das dritte, Al-Khushu'a, die Demut, die uns leider fehlt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala uns Demut schenken. Also erstmal diese drei. Die Absicht, die Niyya, dann Demut im Gebet, Wal-Khudur, das heißt, dass du konzentriert bist beim Gebet. Als würdest du zu einer Prüfung gehen. Bei jeder Prüfung könntest du vielleicht durchfallen, spielt keine Rolle. Bei dieser Prüfung fällst du durch, kommst du bei Allah vielleicht schon mit Qiyamah und erniedrigst dein Gesicht, weil er es mit hat. Und Tirmizi überliefert uns ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah wendet sich dem Betenden zu. Das heißt, wenn du Allahu Akbar sagst, Allah steht vor dir sozusagen, er sieht dich ganz genau. Mehr denn mir taffet, solange du dich nicht nach links, nach rechts, irgendwo dich drehst in eine Richtung, die im Gebet oder nicht zum Gebet gehört, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin weg. Er ist nicht mehr da. Und in einem anderen Hadith ist es sogar auch richtig überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gibt es da jemanden, der wichtiger ist als ich? In dem Moment, du kamst, du hast gesagt, Allahu Akbar. Wieso kommst du, da ist Muhammad gekommen, da ist Khalil gekommen. Was? Gibt es jemanden besseren? Also sagt Allah subhanahu wa ta'ala, zu jemandem, der besser ist als ich, ist es wichtig. Und dieses Ablenken des Herzens teilt sich wiederum in zwei. Das Ablenken von Allah subhanahu wa ta'ala, dass dein Herz abgelenkt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, du bist mit anderen Sachen beschäftigt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zweite, das mit dem Blick. Dass dein Blick sich irgendwo hinrichtet, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat. Und wie gesagt, der Rasul sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, über dieses, dass der Mensch abgelenkt ist in seinem Gebet, sagte der Rasul sallallahu alaihi wasallam, das ist der Teufel, er stiehlt von dem Abt, von seinem Gebet. Er stiehlt von ihm. Dieser Hadith überliefert von Bukhari und Muslim. Und der Tirmizi sagt, Rasul sallallahu alaihi sagt, lass dich nicht ablenken, denn da, wenn du dich ablenkst im Gebet, gehst du nieder. Gehst du kaputt. Gehst du dein Gebet und das, was du machst, kann dir ein Yawm al-Qiyamah zum Verhängnis werden. Also lass dich nicht ablenken. Und jetzt kommen wir zu diesen Taten des Körpers. Al-Qiyam, dass du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rukur, Al-Sujud, die Niederwerfung, Wal-Julus, wenn du da sitzt und die Tahiyyat und so sagst. Auch, das sind auch Taten des Körpers. Und dann kommt die Taten der Zunge, Al-Zikr, Allah bedenkt subhanahu wa ta'ala, Koran rezitieren, Takbirat al-Ihram. Wer kann mir erklären kurz, warum heißt das Takbirat al-Ihram? Wer kann das erklären? Takbir auf der Haut. Weil, warum? Takbir? Also Takbir, kennt ihr bestimmt, wo ist derjenige, der geschrien hat? Takbir, und alle haben gesagt, Allahu Akbar. Kennen wir schon, ne? Haben wir schon alle. Aber warum mit Ihram? Warum Haram? Also das Wort Haram. Weggucken und so. Also, weil in dem Moment, wenn du Allahu Akbar sagst, werden bestimmte Sachen verboten. Essen, trinken, gucken, reden, alles wird verboten. Deshalb heißt Takbir auf der Ihram. Und was löst diese Takbir auf der Ihram? Wie kann eine Sache wieder erlaubt werden? Durch das Kind. Also so ist es. Wir wollen kurz über die Vorzüge des Gebets in der Sünde sprechen. Muslim, رحمه الله برشته الرسول صلى الله عليه وسلم قد زق بين الرجل والكفر ترك الصلاة. It's mission and mention what the kufr is das Gebet unterlassen. يعني was bedeutet das? Das heißt in dem Moment, wenn das Gebet unterlässt, wird zum Kafir. Natürlich wir wollen vorsichtig hier sein, weil die Gelehrten sagen, stopp. Kafir ist nur derjenige, der das Gebet verleugnet, nicht der faul ist. Nicht damit wir sagen, du betest nicht, du bist Kafir, ausgelernt. Das dürfen wir nicht. Jemand, der vielleicht faul ist, nicht in der Lage, sein Gebet zu verrichten, sagen wir, er ist Asi. Er ist ein Widersetzer. Jemand, der sagt, es gibt kein Gebet, Al-Quran, wer weiß, ob Mohammed den gekriegt hat von Allah, und die Hadithe, bestimmt hat irgendjemand geschrieben, um sich berühmt zu machen. Gibt es Leute, die das sagen? Also, und ich habe das mal gemalt, ich weiß, wir haben hier keinen, ich habe das mal so gemalt auf einem, so, ich habe gesagt, der Mann und sein Gebet. Und hier ist die Hülle, oder eher so gesagt, Kuffer. Hier ist sozusagen Gitter geschlossen. Solange du das Gebet verrichtest, wird das hier verschlossen gehalten. Verlässt du dein Gebet, wird das geöffnet, bis du zurück zu deinem Gebet gehst. Und Rasul Hassan, wie auch bei Muslimen berichtet, wurde gefragt, Ayyul a'mali afdal, welche Taten sind die besten? Sagte, As-Salatu li waqtiha, das Gebet zur festgeschriebenen Zeit zu verrichten. Leute, von euch wird nicht viel verlangt. Seid wie dieser Arabi, wüsste der Araber, der zum Prophet Muhammad Hassan gekommen ist, fragte ihn, was ist Islam? Was ist Iman? Was ist das? Hat der Rasul Hassan ihm erklärt. Sagte, ja, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich meine 5 Pflichtgebete verrichte und nichts dazu tue, komme ich ins Paradies? Sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wenn du die Wahrheit sagst, kommst du ins Paradies. Dieser Mann ist gegangen, als man ihn nicht mehr gesehen hat. Sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, zu seinen Gefährten, bei Allah, wenn er das hält, was er versprochen hat, wird er ins Paradies eingeschrieben. Verstehst du? Lasst uns erstmal die Pflichten Al-Fajr zu seiner festgeschriebenen Zeit beten. Natürlich ist es schwer und die Decke ist so kuschelig. Und er steht für Allah. Wallahi azim, wie viele von uns gehen in die Schule oder arbeiten? Seit 30 Jahren arbeitet er, guckt hier in die Karte, Stempelkarte. Immer ist er eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn, ist er schon da. Mashallah, Alhamdulillah. Der Mahmoud und Khalil, die sind pünktlich immer gekommen, 30 Jahre. Aber frage ihn, was ist mit deinem Gebet? Nichts. Das ist, weil er nicht verstanden hat, was bedeutet La ilaha illallah. Versteht ihr, was ich meine? Al-Asr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Ach so, er guckt gerade schon. Er guckt gerade gute Zeiten, verrückte Zeiten. Tina hat gerade Schluss mit Jürgen gemacht. Er muss das mitkriegen. Nimm dir das auf. Wenn es so wichtig ist, nimm dir das auf. Oh. Oder ruf bei RTL an. Sag, hören Sie mal, was ist passiert in der Folge? Aber verrichte dein Gebet. Allahu Akbar, mach dein Fernseher aus. PlayStation. Heute PlayStation habe ich nicht, aber die sind wieder so teuer. 100 Euro, ne? Kriegt man solche graue Haare. Wenn mein Sohn, glaube ich, 10 Jahre älter ist, ich möchte gar nicht wissen, wie teuer die werden. Ne? Heute 600 Euro so Dinge. Ja, dann bist du als Vater gehst kaputt. Ja, du spielst gerade ein Spiel, warum speicherst du nicht das Spiel? Oder mach auf Stopp-Pause. Gönn. Wo sind die PlayStation-Spieler? Komm, zeigt euch. Ha? Kann man nicht Pause machen? Kann man nicht Pause machen? Kann man, oder nicht? Ja, mach mal Pause, geh dein Gebet verrichten. Und geh dann weiter spielen, subhanallah. Haltet diese 5 Gebete zu der festgeschriebenen Zeit, haltet die erstmal ein. Und wenn du das fertig hast, wenn du meinst, ich habe jetzt ein Jahr, wie dieser Sahabi, ein Sahabi hat gesagt, 2 Jahre habe ich mich gequält, das Gebet zu verrichten. Danach, 20 Jahre danach, habe ich es genossen, Allah zu sehen. Er hat zwei Jahre hat er gekämpft, es war ihm schwer, aber danach 20 Jahre hat er, Alhamdulillah. Lass uns ein bisschen kämpfen. Lass uns ein bisschen kämpfen. Und das Einzige, was noch vielleicht uns retten kann, Yawm al-Qiyamah, nicht, dass wir kommen. Abdi, ich habe dir doch gesagt, du solltest beten. Allah, er weiß, was in deinem Herzen ist. Ich habe dir doch befohlen zu beten. Warum hast du nicht gebeten? Du wirst einen Schock bekommen. Ich habe doch gebetet. Ich meine, du kannst doch machen und du kannst fragen. Ich war immer im Moschee. Das heißt, du hast aber nicht für mich gebetet. Du hast gebetet, damit die sagen, die betet. Du hast gebetet, damit die Leute, deine Eltern, damit die dir die 50 Euro, damit die dir die Playstation kaufen. Also bist du in die Moschee gegangen. Du hast nicht für mich gebetet. Und dann an dem Tag, wo du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, kannst du nichts mehr ändern. Kannst du nichts mehr ändern. Ali ibn Abi Talib sagt, auf dieser Erde gibt es Taten ohne Abrechnung. Oben bei Allah gibt es Abrechnung, aber keine Taten. Aber Rasul Hassan sagt in einem Hadith, jeder, der sein Wudu auf eine schöne Art und Weise verrichtet und danach das Gebet verrichtet, hört mal zu, wird ihm vergeben, was zwischen den Gebeten war. Stell dir mal vor, du bist rausgegangen, ich tanze an der Theke bei Lidl oder bei Aldiska. Ich tanze da, da stand gerade Regina an einer Kasse. Die hat dich schön eingerichtet. Dein Herz ist ein bisschen durcheinander. Wir sind Menschen. Keiner kann. Wir sind Menschen. Also hast du ein bisschen mit der geflirtet. Vielleicht hat sie dir so gefallen, dass du gesagt hast, lass mich vielleicht zurückgehen. Vielleicht kriege ich ihre Telefonnummer. Ich sehe doch so gut aus. Ja? Kommst du zum Gebet? In dem Moment, als du Allahu Akbar gesagt hast, hast du bereut. Sag, gerade der Teufel wollte mich ziehen. Aber Alhamdulillah, dass ich bete, dass ich zurück zu Allah komme. Oh Allah. Oh Allah. Allahu Akbar. Oh Allah. Diese Frau hatte so fern von mir, wie du eine Ferne zwischen Ost und West gemacht hast. Halt die fern von mir, Alhamdulillah. Siehst du, wie gut das Gebet ist? Wie gnädig Allah subhanahu wa ta'ala mit dir ist? Und dann, wir wollen kurz über die Gefahren. Gefahren, die uns eigentlich wach machen sollen. Wir sollten mit dem Beten erstmal versuchen, Allahs Zufriedenheit zu erlangen und nicht einen Zorn auf uns. Und ihr habt bestimmt diesen Vers, haltet euch das im Vers. Jedes Mal, wenn du kommst, Allahu Akbar, denk, Waylun lil Musallin. Steh richtig. Waylun lil Musallin. Nein, ich will nicht unter diesen sein. Halte dir das immer vor Augen. Zweitens, Allah sagt, diesejenigen werden heftig bestraft, die so im Gebet spielen, das Gebet nicht ernst nehmen, keine Demut im Gebet haben. Einer hat mich letztens gefragt. Sagte zu mir, ja, muss man im Gebet weinen? So auf diese Art und Weise, Astaghfirullah al-Azim. Muss man weinen? Ich sage, Junge, du musst nicht weinen. Du musst nicht weinen. Allah subhanahu wa ta'ala braucht dich nicht. Aber weißt du, eine Träne von dir kann dich ins Paradies bringen. Ihr kennt alle diesen Hadith, wo diese sieben Leute, die am Tag der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala beschattet werden. ورجل ذكر الله خالقا ففاضت عليه الله ein Mann ist in Einsamkeit. Er sitzt da zu Hause allein. Keiner weiß, seine Frau, seine Mutter, sein Kind. Keiner weiß, was er macht, was er tut. Er ist allein. Auf einmal denkt er an einen Vers. Auf einmal denkt er, ja, wo war ich? Diese schwarze Zeit, die ich gelebt habe. Guck mal, jung, mashallah. Alhamdulillah. Dann kommen ihm die Tränen. Er fühlt sich glücklich, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht im Stich gelassen hat, nicht vergessen hat. Er hätte es ruhig tun können, aber Allah war gnädig zu ihm. Er hat ihn aus der Dunkelheit rausgeholt und ihn ins Licht geführt. Diese Tränen, die er vergossen hat, ist die Belohnung dafür, um Qiyama, dass er unter dem Schatten Allah subhanahu wa ta'ala beschattet wird. Er braucht keine Angst zu haben, er braucht keine Trauer zu haben. Und er gilt und zählt zu den Leuten, die sich glücklich schätzen sollen. Subhanallah. Al-Albani, rahimahullah, berichtet in seinem Buch Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, min al-Takbir ila al-Taslimi, ka'annaka tarah, das Gebet oder die Eigenschaften des Gebets des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, von al-Takbir bis al-Taslim, als würdest du ihn sehen, sallallahu alaihi wa sallam. Berichtet eine Geschichte über einen Mann, der in die Moschee gekommen ist und sein Gebet verrichtet hat. Während er sein Gebet verrichtet, sagt der Rasul Hassan zu seinem Gefährten, und hört mal bei, hört mal zu, Wallahi Azim, diese Geschichte, yani, die macht einen echt Gänsehaut. Sagt der Rasul Hassan, لو مات هذا على صلاته لمات على غير ملة محمد. أعوذ بالله. Sagt er, würde dieser sterben mit diesem Gebet, was er gerade verrichtet, würde er sterben als Angehöriger anderer Religion, nicht als Muslim. Und wenn er nicht als Muslim stirbt, worauf würde er hingehen? In Hölzfeuer. Guck mal, er kommt, er ist in die Moschee gekommen, hat sich Zeit genommen, Allahu Akbar gesagt, hat sich hingestellt vor Allah subhanahu wa ta'ala, er rezitierte die Fatiha, er hat sich niedergeworfen, stand wieder auf, er stand für Allah subhanahu wa ta'ala, und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, würde er dieser sterben, würde er sterben, würde er nicht als Muslim sterben. Versteht ihr? Versteht ihr, warum wir unser Gebet verändern wollen? Warum? Lasst uns beten. Damit der Rasul sallallahu alaihi wasallam, viele von uns brauchen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er hier hinkommt, sallallahu alaihi wasallam, und zu ihm sagt, wie er zu diesem Mann gesagt hat. Ein Mann kam in die Moschee, betet. Allahu Akbar, hat gebetet, ist fertig. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, irja, fasalli, fa innaka la tusalli. Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Stopp. Wie, ja, Rasul Allah? Dieser Mann hat gerade gebetet. 3 Rak'at, 4 Rak'at hat er gebetet. Du sagst zu ihm, geh und bete, du hast nicht gebetet. Dieser Mann war ein Adab, nicht von unserer Leute heute. Letztens, subhanallah, einer betet mit Schott. Ich sage zu allen, die Sport machen und so. Aura, du musst deine Knie bedecken. Aura für die Männer, ob du Fußball spielst, Tennis, Tekken, Kidida, Bulasch, ist egal. Deine Knie müssen gedeckt werden. Die mussten gedeckt werden. Dieser junge Mann hat gebetet mit Shorts. Ich komme gerade über die Straße, sieht mich ein Bruder, der verzweifelt schon ist, sagt zu mir, Mohammed, komm schnell. Sagte, kannst du ihm nicht sagen, dass sein Gebet nicht angenommen wird? Weil es gibt für die Annahme des Gebets Voraussetzungen. Davon auch Al-Aura, die Bedeckung der Aura. Habe ich ihm gesagt, Barakallahu fiik, Assalamu alaikum. Anscheinend, der eine hat ihm eine heftige Nasiha gegeben, der war schon selber total sauer. Dann habe ich ihm gesagt, Barakallahu fiik, so darfst du nicht beten. Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Gesagt, ich habe gebetet. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, soll er es annehmen, wenn nicht will, soll er es nicht annehmen. Versteht ihr, was ich meine? Astaghfirullah azim. Ja, wenn einer so yatatawala ala Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Gefahr. Eine Gefahr. Dieser Mann war aber im Adab. Als Rasul sallam ihm eine Nasiha gegeben hat, ist er zurückgegangen und hatte sein Gebet nochmal verrichtet. War er fertig, sagte Rasul sallam nochmal zu ihm, geh zurück und berichte dein Gebet, denn du hast nicht gebetet. Dies ist dreimal immer wieder. Guck mal, dieser Mann, die Geduld, der Adab, ma sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht gesagt, willst du nicht mal mich lustig machen? Nein, er geht und betet. Als er beim 4. Mal zum Rasul sallallahu alaihi gekommen ist, dann sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, geh zurück und bete, sagt er, وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ. Bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandte. Ich kann nicht besser beten. Guck mal! Er sagt, ich kann nicht besser als das Beten. Bring es mir bei. Sind wir so? Hat irgendjemand von uns jetzt gesagt, stopp? Weißt du, das Gebet, was ich gebetet habe, Alhamdulillah, ein Gelehrter hat das, da wo wir da waren, so schön beschrieben. Hat gesagt, der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, betet, wie ich gebetet habe, nicht wie deine Mutter gebetet hat und nicht dein Vater und deine Freunde und dein Nachbar oder der Club. Nein, wie er sallallahu alaihi wasallam. Wie viele von uns sind aufgestanden, von dem Moment an, gesagt, wo kriege ich dieses Buch? Wo gibt es Leute, die mir das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringen? Hat irgendjemand das gemacht? Die Worte kommen hier rein, kommen hier wieder raus. La ilaha illallah. Setzt es um. Und ich weiß, viele von euch, Alhamdulillah, die haben wirklich ein schönes Gebet. Wenn sie beten, horrat ein. Es gefällt einem zu sehen. Aber stellt euch mal vor, lasst uns bitte das nehmen. Ich bin ein bisschen, ne? Ihr kennt mich ein bisschen nach vorne durchgedreht, Alhamdulillah. Guckt mal der eine jetzt. Wenn er sich verloben geht, oder wenn er jetzt sich bei einer Firma bewerben will, er hat gerade sein Studium gemacht, er will sich bewerben bei einer Firma. Ja, dann geht er erstmal, Mama, soll ich diesen Anzug nehmen oder soll ich einen neuen kaufen? Nee, geh dir einen neuen kaufen. Das kann dein Studium fertig, hast du 300 Euro. Er holt sich den schönsten, so, er geht seine Haare machen und er, warum? Der Chef soll, wenn er ihn sieht, so, sie haben den Job. Mashallah. Ja. Das ist für Dunya. Aber du kommst zu Mahbub, Allah. Willst du nicht, dass er dich sieht und dass es ihm gefällt, wie du bist? Wallahi al-Azim, kannst du dir das vorstellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist? Stell dir mal vor, du kommst. Allahu Akbar. Und ich habe in meinem Herzen, oh Allah, ich habe die schönsten Klamotten mitgebracht. Ich habe die sauber gemacht, gebügelt extra. Ich habe mich sauber gemacht, Wudu gemacht, ich habe ein bisschen Mist gemacht, damit ich gut vor Allah stehe. Und du hast das Gefühl, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist. Du wirst sagen, es gibt niemanden auf dieser Erde, der wie ich ist. Oder? Aber wir tun es nicht. Wir tun das für alles andere, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ich kenne noch eine Geschichte, wo ich auch das so lachen musste darüber. Yani einer wollte sich verloben. Seine Eltern haben sich mit dem gestritten an dem Tag, dass sie ihn fast rausgeschmissen haben. Der hat das Badezimmer besetzt für ungefähr 6 Stunden. Er ist aus dem Badezimmer aber nicht ausgekommen. Ja, wir kommen raus, warte, ich muss noch rasieren, ich muss noch parfümieren. Alles für die Verlobte. Also, lass uns auch das machen, dass wir, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala sind, dass wir diese saubersten Klamotten, die schönsten Klamotten. Wisst ihr was? Ich gebe euch einen Tipp. Bevor du zum Gebet kommst, guck dich erstmal im Spiegel an. Gefall ich mir? Will ich die Leute so? Kennt ihr, es gibt Leute, die arbeiten im Hotel und so, die haben extra, so ein Lotto ist bei denen, die tun immer einen Spiegel, bevor er zu den Leuten, zu den Gästen geht und so, steht immer unten, habe ich gesehen, steht unten, so sehe ich aus bei den Leuten. Dann muss er erstmal gucken, ist sie da fertig? So, aber stell dir mal vor, ich gucke jetzt in den Spiegel, und sagt, so sehe ich bei Allah subhanahu wa ta'ala aus. Wird er mit mir zufrieden sein oder nicht? Und Abu Dawud und Nasa'i und Ibn Hibban sagen, Rasulullah hat gesagt, إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا أَوْ سُدُسُهَا حَتَّى قَالَ عُشُرُهَا. Rasulullah hat gesagt, wenn derjenige sein Gebet verrichtet, es gibt Menschen unter uns, die das Gebet verrichten und sie haben von diesem Gebet als Gutschrift nicht mehr als ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, bis er sallallahu alaihi wasallam gesagt, ein Zehntel. Stell dir mal vor, du kommst und von diesem ganzen Gebet, was du verrichtet hast, kriegst du nur gerade mal ein Zehntel davon. Warum? Weil die ganze Zeit war dein Herz gar nicht da. Und Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, sagt, ja Harami, ja Mugri, sagt der Rasulullah, die schlimmsten Menschen, die schlimmsten Diebe sind diejenigen, die vom Gebet klauen. Wie? Das heißt, er kommt, zwischen das und das will er noch das machen. Er hat Telefon, ja komm, die Klinke wartet wie ein Fußballspiel, 3 Minuten. Ich muss nur ein Asr beten. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gibt es das nicht? Wir lachen doch mal. Gibt es das? Natürlich gibt es das. Natürlich. Wo geht ihr hin? Fußball spielen. Wo ist das? Sag, okay, ich komme hin. Ich komme hin. Allahu Akbar. Ja. Ich bin mit Allah, lasst mich. Spielt! Ihr werdet sowieso gewinnen oder verlieren, ist mir egal. Allahu Akbar, ich bin jetzt mit Allah, lasst mich. Warum können wir dieses Verstecken nicht umsetzen? Jeder von euch kennt diese Sache. Aber wir tun sie nicht umsetzen. Lasst uns damit arbeiten. Sie rufen mich an, sie wollen mich haben. Allah hat gerufen. Allahu Akbar, ich bin mit Allah. Aisha radiallahu anha berichtet, Rasulullah hat zu Hause gefehlt und er hat seine Schuhe genäht, geputzt und er hat sein Hemd genäht. Aber als zu Allah gerufen wurde, als der Muaddin gesagt hat, Allahu Akbar, sagt sie, der ist weggegangen, als würde er niemanden kennen. La ilaha illallah. Allah hat gerufen, was willst du noch von mir? Ich habe keine Zeit für euch. Eure Dunya könnt ihr haben. Ich gehe zu Allah. موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه زغط الله to him وما أعجلك وين ديزاير يا موسى قال وعجلت إليك ربي طب الله ديزاير اللي ich gerade genommen habe ist nur damit du zufrieden bist الله das ist der Prophet. Und jetzt wollen wir kurz über die Demut im Gebet, die uns fehlt, sprechen. Erstmal, wo sind die Herzen der Menschen heute? Die sind gefangen. Jeder von uns hält sein Herz gefangen. Das Herz, was dieses Klumpenfleisch, was in deinem Brust ist, der will fliegen, um Allah zu dienen. Aber du hältst das. Durch die Liebe zu dieser Dunya, diese Liebe zu vielen Sachen, bist du beschäftigt mit allen Sachen, aber nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Herz, du solltest wissen, mit dem Herz bewegst du dich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird nicht gucken, deine Frisur oder das, was du verdient hast, die Zeugnisse, die du gebracht hast und was hast du für ein Haus gehabt. Nein, er wird gucken in deinem Herzen, ist das gut oder nicht. Wir müssen uns kümmern. Du, derjenige, der auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala irregehend gehst, durch diese Wege des Lebens, kümmere dich um dein Herz. Denn der Markt ist offen. Und die Ware ist billig. Um das Paradies zu bekommen, ist die Ware heute noch billig. Du kannst es noch schaffen, bevor ein Tag kommen wird, an dem der Übeltäter sich in die Hände beißen wird und sagen, hätte ich bloß den Weg des Propheten Muhammad sallallahu. Diese Reue bringt was an dem Tag? Nichts mehr. Nichts mehr. Und wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hört euch diese Surah al-Hadid, ich glaube, das ist Surah 57, sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala ein Vers, der die Herzen direkt trifft. Hört mal zu. Öffne dein Herz. Lass es für Allah schlagen. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Ist es nicht an der Zeit, dass diejenigen, die Iman haben, dass ihre Herzen demütig werden, wenn Allah gedenkt wird? Ist es nicht an? Und guck mal, diese Sura ist Madaniya. Ihr kennt das, der Koran ist unterteilt in Madani und Mekki. Wie viele Madaniyat gibt es? Sura? 6 und? 86 und die anderen, Mekkien, 28, so wie einfach, subhanallah. Also diese Sura ist Madaniya. Und diese Madaniya, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Sahaba, nachdem sie Mekka verlassen haben, nachdem sie so viele Sachen über sich ergehen ließen, sagte zu ihnen, ist es nicht an der Zeit, dass eure Herzen demütig werden, wenn Allah gedeckt wird? Hört mal zwei Geschichten, die mit diesem Thema zu tun haben. Al-Fudayl ibn Iyad. Kennt irgendjemand von euch? Al-Fudayl ibn Iyad? Kennt keiner. Es erinnert mich an Mohammed Hassan, dieser Gelehrte, Barakallahu fik. Einmal war er am Flughafen. Also Mohammed Hassan war am Flughafen und war in so einer Wartehalle. Und dann plötzlich sieht er einen jungen Mann, so mit komischem Haarschnitt, ein bisschen gefärbt, voll die Gangster-Klamotten, Kopfhörer hier, so Headset, ne, hast du nicht gesehen. Und so steht er am Flughafen immer mit dem Kopf. Ne? Ach, Mohammed Hassan geht zu ihm und sagt, Assalamu alaikum, kann ich mit dir kurz reden? Sagte, ja, ja. Hat er den Kopf runtergemacht. Sagte, bist du Moslem? Sagte, ja. Wie heißt du? Ahmed. Sagte, du heißt Ahmed? Subhanallah. Meinte Mohammed Hassan, kann ich mit dir kurz reden? Sagte, ja. Sagte, ich habe noch gar nichts gesagt. Der fängt an, mich zu fragen. Sagte, hast du die Weltmeisterschaft gesehen? Sagte Ahmed, ich habe für sowas habe ich keine Zeit, Weltmeisterschaft. Meinte, wie, du hast das nicht gesehen? Kennst du denn einen Spieler nicht? Meinte, welcher Spieler? Ich kenne keinen Spieler. Meinte, ey, das ist der reichste Spieler aller Zeiten. Keiner verdient so viel wie er. sagte, ich kenne ihn nicht. Meinte, der brauche ich dich so. Und er meinte, Mohammed Hassan, dieser Gelehrte zu ihm, meinte, kennst du Mohammed ibn Muslim, ein Sahabi? Meinte, Mohammed ibn Muslim, in welchem Verein spielt er? Ja, also das ist unser Wissen. Das ist unser Wissen über diese Sache. Also Al-Fudayl ibn Iyad zählt zu den großen Gelehrten des Islams. Wisst ihr, wie er Muslim geworden ist, also nicht Muslim, den Iman verinnerlicht hat? Durch diesen Vers. Ich erzähle euch kurz die Geschichte von ihm. Al-Fudayl ibn Iyad, bevor er den Iman angenommen hat und den umgesetzt hat, war ein Dieb. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Hujjaj, die Leute, die die Pilger genommen haben, also auf die Pilger waren, hat er beklaut. Dass teilweise viele von ihnen gezwungen waren, zurück nach Hause zu gehen, ohne die Pilgerfahrt zu machen. Eines Abends, er ist am Durchsuchen, gucken, wer, wo kann er was klauen, wo kann er was machen, setzt er sich unter einer Wand, also so irgendwo hinter dem Haus, setzt er sich hin, und hört, wie einer abends Koran liest und liest diesen Vers, in dem er sagt, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist es nicht an der Zeit, dass diejenigen, die Iman haben, dass ihre Herzen demütig werden, wenn Allah gedeckt wird? In dem Moment sagte er, dieser Vers hat mein Herz sofort getroffen. Sagte, doch, ja Allah. Sagte er, ich bin aufgestanden, bin ein bisschen spazieren gegangen. Dann wollte ich mich nochmal hinsetzen. Plötzlich hörte er zwei Männer, die da reden. Hört nur zu, was sie gesagt haben. Sagte, komm, lass uns jetzt nicht lange hier bleiben. Wer weiß, ob nicht der Fudayl ibn Iyad unterwegs ist und wird uns beklauen. Sagte Allah subhanahu wa ta'ala, hat mich extra zu diesem Ort geschickt, damit ich das höre. Und von dem Moment an hat er den Iman angenommen. Der hat Wissen verlangt und ist ein großer Gelehrter geworden. Subhanallah. Und eine andere Geschichte passiert ist in einem arabischen Land, weiß ich nicht in welchem Land, aber ein Gelehrter hat das erzählt. Es war eine Party, ja? Musik und hast du nicht gesehen, und die Leute haben tanzen. Und es gab einen Mann, der ein Tänzer war, der hatte gerade seine Show. Zwei Gelehrten sind mit dem Auto unterwegs und gucken so und sehen das. Sagte einer, soll man nicht aussteigen und denen vielleicht ein paar ermahnende Worte sagen? Sagte, mit diesen Leuten kannst du sowieso nicht reden. Sagte, wir vertrauen auf Allah. Ist dieser Gelehrte ausgestiegen, da war gerade die Show von diesem Typ zu Ende, geht er dahin und sagte zu ihm, ist das nicht eine Zeit, dass diejenigen, die Iman haben, dass ihre Herzen weich werden? Sagte der Mann, er hat mich nur so angeguckt. Hört mal zu, was passiert. Sagt dieser Gelehrte, 3 Jahre später, war ich bei einem Muqtamar, so wo wir waren, ne? Wo mehrere Gelehrte eingeladen waren und so. Meinte, ich habe zugehört, saß ich hin, aber ich höre, der Gelehrte kam. Und da war einer, der war so besonders, dieser Mann. Der hat, seine Worte, die haben mein Herz getroffen. Viel Demut, viel Liebe, viel. Sagt er, als das zu Ende war, kam er zu mir. Und er sagte, Assalamu alaikum, kannst du mich an mich erinnern? Sagt er, nicht ganz, wer bist du? Weil ich hier, Alhamdulillah, jetzt so, kannst du dich an mich erinnern? Sagte er, nee, weiß ich nicht. Sagte er, meinte, du bist es? Das war der Tänzer. Das war der, guck mal, subhanallah, Koran, wie er die Herzen bewegen kann. Subhanallah. Und Allah sagt, subhanallah, ta'ala, hört mal zu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Hätten wir diesen Koran auf einem Berg herabgesandt, hättest du gesehen, wie dieser Berg demütig sich spalten sieht. Nur wenn wir diesen Koran. Yani, was hören wir? Es gibt viele Menschen, der Stein oder die Katze oder der Hund oder der Vogel besser als sie ist. Ist besser als diese Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Es gibt nichts auf dieser Erde, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht preist. Und wundert euch, dass Allah subhanahu wa ta'ala sprach Himmel und Erde und sagt zu ihnen, إِئْتِيَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَ أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Himmel und die Erde und sagt zu ihnen, kommt! Freiwillig oder gezwungen? Sie sagten, wir kommen freiwillig. Warum viele Menschen kommen nicht freiwillig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück? Warum mussten erstmal Katastrophen, Prüfungen, schlechte Sachen passieren? Damit sie erstmal erkennen, dass Allah sie erschaffen hat. Warum? Warum kommen wir nicht zurück von uns selbst freiwillig zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wie kann es sein, dass ein Stein mehr reagiert als ein Mensch? Wie kann es sein, dass ein Hase, eine Katze Allah preist und gedenkt und der Mensch vergisst Allah subhanahu wa ta'ala? Hört man diesen Vers in Surah Al-Jathir? Subhanallah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. Heute, ihr werdet vergessen, wie ihr den Tag, der euch versprochen worden ist, vergessen habt. Sagt Allah, نسوا الله فنسيهم. Sie haben Allah vergessen, so hat Allah sie vergessen. Wenn der Mensch, der Abt auf dieser Erde sagt, ich will Allah nicht, geh, wo du hin willst. Aber du wirst der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala nicht entkommen. Heute, yani das macht einem immer als Muslim wirklich, das tut richtig weh im Herzen, wenn man hört, irgendein Jude hat irgendwas über den Koran geschrieben, irgendein, was weiß ich, hat sich lustig über Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, irgendjemand hat und so. Und dann ruft man mich an und fragt mal, was soll man machen, wir sind so ohnmächtig. Und ich habe gesagt, hör mal, sei geduldig. Diene Allah subhanahu wa ta'ala und vertraue auf ihn. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende von Surah Hud, وَلِلَّهِ غَيْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verborgene Wissen über Himmel und Erde. Und zu ihm kehren alle Angelegenheiten zurück. Was soll ich machen? Vertraue auf Allah und diene. Dann habe ich ihm gesagt, aber so sollte es hundertprozentig sein in deinem Herzen, dass kein Mensch Allah Schmidt Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügt und er kommt davon einfach zurück. Niemals. Niemals redet jemand schlecht über Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder fügt ihm Schaden und er kommt einfach über den Qiyamah so durch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Niemals. Und dann, wie wollen wir jetzt beenden damit? Was haben wir jetzt mitgenommen? Dass ab heute, ab diesem Moment, gleich inshallah beten wir machen, von diesem Moment an wollen wir beten, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten hat. Das ist das Erste. Das Zweite, wir wollen unsere Herzen mitbringen. Drei Sachen haben wir gesagt: Al-Niyya, Al-Khudur, Al-Khushu'. Die Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khushu', Demut vor der Größe und der Macht Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann die Konzentration. Also. Und glaubt es mir, wenn einer von euch irgendwo arbeiten will, stell dir mal vor, du kriegst jetzt einen Job, du arbeitest irgendwo und derjenige sieht dich irgendwie unkonzentriert, du lässt das fallen, sagt dir, hör mal zu, entweder machst du deine Arbeit gut und konzentriert oder ich will dich nicht haben. Ist das nicht so? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sieht die Sache ganz anders aus. Weil er braucht dich nicht. Weil er braucht deinen Dienst nicht. Du brauchst ihn, also kümmere dich darum, dass das, was du tust, von Allah subhanahu wa ta'ala gelobt wird. Und bete, bete, bete. Glaubt ihr an Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Glaubt ihr, dass er der letzte Prophet ist? Glaubt ihr, dass er der beste Mensch ist auf dieser Erde? Gebet. Glaubt ihr, dass er sallallahu alaihi wasallam niemals aus Begierde gesprochen hat? Er hat euch gesagt und nimmt es an und setzt es um. Bete dein Gebet, als wäre dieses Gebet dein letztes. Und eine andere Sache, macht Da'wah. Viele von uns machen keine Da'wah, die schämen sich. Die schämen sich. Viele Leute um uns herum vielleicht wollen jemanden, der ihnen ein bisschen was über Islam, yani ich bin so überrascht gewesen, als wir auf der Rückfahrt riefen mich den Bruder an, sagte, habt ihr den Koran auf Deutsch? Ich sage, ja, für wen? Für den Fahrer. Ich sage, nein, das kann ja nicht wahr sein, weil der Fahrer mit uns gefahren ist, der hat uns klar und deutlich gemacht, dass er uns nicht mag. Alhamdulillah. Aber wir haben ihm eine gegeben. Wir haben die ganze Zeit über unsere Religion gesprochen. Warum? Damit er sieht, das sind die Muslime. Das sind die Muslime. Wenn du betest, viele von uns zum Beispiel, natürlich, du solltest deine 5 Gebete in der Moschee beten, aber wenn du draußen bist, das mache ich oft, dass wenn du Fußball spielen gehst und so, es kommt Salat al-Asr. Stellt euch in einer Reihe, betet, die Leute wollen euch angucken. Vielleicht das erste Mal wird auch gemacht, machen wir nicht. Aber du spielst, du bist fair. Du sagst keine schlimmen Worte. Du hast jemanden gefragt, es tut mir wirklich leid, geht's dir gut, Bruder? Sag, ey, was ist mit dem? Was ist das für Manieren? Komm mal her, was ist das, was sie da machen? Ah, das ist der Islam, das ist Gebet, das ist... Du, das ist deine Visitenkarte. Aber nein, viele schämen sich. Sollen wir beten? Ja. Willst du draußen beten vor den Leuten? Sollen sie sich über uns lustig machen? Ja, nee, ich kann mich daran erinnern, ein Bruder aus Marrakesch, seine Taten annehmen. Wir waren am Flughafen mal. Ja, und dann kam der Scha. Da war ich mit meinem Schwiegervater und die anderen haben wir gebetet, irgendwo an einer Ecke, am Flughafen. Der ist weggegangen für eine halbe Stunde. Ich sag, Bruder, wo bist du hingegangen? Sagt er zu mir, ich habe eine Stelle gesucht, wo so viele Menschen sind, damit ich dort mein Gebet verrichte. Es hat eine Stunde am Rumkreisen gewesen. So, hallo. Ja, schäm dich nicht. Du machst nichts Verbotenes. Du machst nichts Verbotenes. Bete dein Gebet und verrichte es auf eine schöne Art und Weise. Warum haben die Spanien Abu Bakr Siddiq verboten, zum Beispiel zu beten vor der Haustür? Sie haben gesagt, bete zu Hause, aber nicht draußen. Warum? Weil sie haben gemerkt, dass die Kinder und die Frauen sehen und sagen, Subhanallah, was macht dieser Mann? Diese Tränen. Wir wollen auch was davon haben. Ist das nicht so? Habt ihr euch nicht so in Ramadan mal gefühlt? Du bist in Ramadan gekommen. Du hast jetzt das ganze Jahr, warst du schlecht. Ha? Jetzt hast du gesagt, Ramadan, diesen Ramadan, möchte ich mich waschen von diesen ganzen Sünden. Und ich hoffe, dass ich vielleicht in diesen ganzen 30 Tagen einmal eine Träne vergieße. Und du stehst, Allah. So. Und dann suchst du dir gerade einen Bruder, wo du den kennst, der ist immer demütig im Gebet. Alhamdulillah. Allah, Koran, warum weint er nicht? Bruder, hilf mir, ich will auch. Verstehst du, was ich meine? Such danach. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أَيْ خَاشِعِينَ مُنْكَسِينَ. Und verrichtet das Gebet für Allah subhanahu wa ta'ala mit Demut und mit Erniedrigung. Erniedrige dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und achte darauf, auf jede Bewegung, die du machst. Allahu Akbar. Warte. Ich kenne keinen von euch, vielleicht wo der Vater oder der Bruder sagt, hat euch jemand was vorgeworfen, hat gesagt, wie lange betest du eigentlich? Hat jemand was vorgeworfen? Nee. Warum? Wir beten ganz schnell, express. Ha? Keiner hat so gesagt, wieso betet ihr gerade eine halbe Stunde? Was ist mit ihm los? Warum machen wir das nicht? Aber wisst ihr warum? Weil wir den Koran nicht kennen. Wer von euch kennt jetzt Surat al-Baqarah oder Surat Yusuf oder Al-Jasiya oder Qaf? Sagt, reicht doch, wenn noch 20 Minuten da oder so. Ach, aber das machen wir nicht. Ja. Kaum tut er seinen Kopf auf den Mund, tschim, hoch. Allahu Akbar, tschim, fertig. Und du denk dran, dass du, wenn du dich niedergeworfen hast, du bist Allah am nächsten. Ich überlege, stellt euch mal vor, wir sind ja, Astaghfirullah, also möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Es wird jetzt gesagt, 50 Cent oder 30 Cent oder 5 Cent kommt in die Stadt. Oder Zinedine Zidane oder Henri oder einer kommt in die Stadt. Und die sagen, wir haben dich ausgesucht, dass du mit ihm 20 Minuten laberst. Die Kamera ist da, WZ, und hast du nicht gesehen? 20 Minuten setzt du dich mit Zinedine Zidane oder so, redest du ein bisschen mit ihm. Kommst du rein, Zinedine Zidane, oh, wie geht's? Ihr seid am Leben, und sagen Sie, die 20 Minuten sind zu Ende. Tut mir leid, wir mussten noch. Nee, bitte, ich habe doch gerade angefangen. Ja, 20 Minuten, mal bitte. Aber warum machst du das nicht so mit Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Ich habe, guck mal, hör mal zu. Subhana Rabbi al-A'la. Ja, manchmal sehe ich Leute beten. Allah, so, Subhanallah, Azim, Subhanallah. Wallahi Azim, ich habe sie beobachtet beim Gebet. Ich kriege das nicht. Egal wie schnell ich das sage, ich kriege dieses dreimal Subhanallah, Azim nicht, sondern es steht auf. Allah, komm. So, und ich sage, wo sind Subhanallah, Azim? So, und ich habe es versucht, wirklich so schnell es geht. Subhanallah, ich kriege das nicht. Da ist schon um. Also, ich habe mich niedergeworfen. Guck mal, du bist unten. Deine Sterne. Also, du bist ganz unten auf dem Boden. Und du rufst, Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Guck mal, wenn du das verstehst und genießt, glaub es mir, du wirst unten bleiben länger als 10 Minuten. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben gesagt, wenn er gelesen hat, stell dir mal vor, Surat al-Baqarah mal gerade 2 Stunden. Und wenn er Rasulullah sie gelesen hat, hat er bestimmt 3 Stunden gebraucht. So lange war er unten. So lange war er unten und hatte Allah gerufen, hatte er gebeten um Vergebung. Sallallahu alaihi wasallam. Warum nehmen wir nicht einen Teil an diesem? Ich sage dir nicht, bete 20 Minuten. Aber bete so, dass dein Gebet angenommen wird. Inshallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder bestimmte Sachen, die ihr vielleicht nicht verstanden habt. Was mich auch manchmal stört, dass viele Sachen im Dars gesagt werden und die Leute verstehen das nicht, aber die fragen nicht. Zum Beispiel, als wir da unten waren, ihr kennt den Sheikh Abu Hussein Barakalaufi. Der sagt immer, das ist seine Art, immer sagt, Barakallahu fikum. Ja. Und dann sagt er immer, Barakallahu fikum. Ja. Und dann redet er. Ja. Viele Leute kommen zu mir und sagen, was heißt Barakallahu fikum? Ja, frag. Okay, wir sitzen jetzt zusammen. Wir haben noch ein paar Minuten. Was heißt Subhan Rabbi al-A'la? Was heißt das Wort Subhana? Gepriesen ist mein höchster Herr. Was heißt gepriesen? Ja. Und ich sage euch, gepriesen. Das ist Deutsch. Wir wollen Arabisch. Wir wollen dieses Wort so übersetzen, damit ihr es versteht. Subhanallah. Im Koran wird oft Subhanallah an einem Ort verwendet, wenn die Käfer etwas gesagt haben, nur Watakhadallahu walada. So zum Beispiel. Aber sehr gut. Aber was bedeutet das? Schwer den Vers. Dann sagt Subhanallah. Wie kann Allah Subhanallah. Watakhadallahu walada. Subhanallah. Huwa al-Ghani. Zum Beispiel. Ne? Was bedeutet das? Und sie sagten, Allah hat sich einen Sohn genommen. Er sagt, gepriesen sei er. Und er erhaben sei er. Über das, was sie sagen zum Beispiel. Aber was heißt Subhanallah? Wir haben noch nicht die Übersetzung. Allah ist weit vom Schlafen, weit vom Müde sein. Allah ist weit vom Sohn zu haben. Allah ist weit vom alles. Was heißt das? In einem Wort. Er ist vollkommen. Subhana, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala an nichts fehlt und in seinen Attributen subhanahu wa ta'ala, das heißt, wenn ich sage, die arabische Sprache sagt so, Subhana, unazibuka min kulli naqs. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist vollkommen in seiner Vollkommenheit. Verstanden? Subhana, zum Beispiel, wenn jemand irgendwas sagt, oder ein Kaffee, dann sagst du, Subhanallah. Verstehst du? Also Allah ist vollkommen. In allem, was er tut, in allem, was er sagt. Und er hat keine Lücken, wie wir Menschen. Subhanallah. Ja. Eine Frage. Das ist jetzt, wenn man jetzt im Gebet steht. Ja. Und man weiß ja nicht, was man rezitiert. Ich meine, da bist du ja auch nicht mit deinen Gedanken jetzt im Gebet. Ich meine, jetzt, du bist auf jeden Fall abgelenkt. Das ist auf jeden Fall, weil du den Vers oder den Koran, die Sura, nicht verstanden hast. Ich meine, da bist du abgelenkt, weil du schnell rezitierst und dann sofort Allahu Akbar, Allahu Akbar. Also wie gesagt, wir sollten uns erstmal bemühen. Das ist das Erste. Das Zweite, wie du gerade sagst, warum jetzt, wenn ich heute beten möchte, ja. Wie viele von uns, wenn die ein Vorstellungsgespräch haben oder so, der lernt bestimmt englische Sätze, der bereitet sich, warum? Er will, aber warum lernen wir nicht? Wir nehmen 3, 4 Verse. Ja. Wir lernen die und kennen die Übersetzung davon. Mhm. Stell dir mal vor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Wir schufen den Menschen und wissen, was ihn in seinem Herzen vorgeht. Ich habe jetzt Und wir sind ihm näher als seine Pulsader. Zwei Engel sitzen hier, sie schreiben, was du sagst. Egal, was du gesagt hast. Kleines Wort, großes Wort, ein Satz, es wird niedergeschrieben. Stell dir mal vor, du hast jetzt das auswendig gelernt und du hast das übersetzt. Und du kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala mit deinem Herz. Und dann kommst du weiter und sagst, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي السُّورِ. Und die Benommenheit des Todes ist eingetreten. Davor hast du versucht, stets wegzulaufen. Stell dir mal vor, nur diese drei. Jetzt stehe ich da. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Und dann komme ich. Und wir schufen den Menschen. Dann denkst du, oh, Allah weiß alles, was in mir vorgeht. Und der Tod ist gekommen. Das ist die Wahrheit. Wallahi, also wenn du das verstehst. Ja, ich weiß, einmal haben wir Fajr gebetet. Ja, wir kennen viel vom Koran, aber es gibt Momente, Allah subhanahu wa ta'ala gibt hier wirklich so ein Geschenk. Ja, wir haben an dem Morgen so geweint, dass wir keine Luft mehr gekriegt haben. Einfach von diesem Vers. Verstehst du? Manchmal hast du das Herz dabei, manchmal nicht. Aber du musst dich bemühen, dein Herz mitzubringen zum Gebet. Das ist es. Und guck mal, das Sahaba. Weißt du, das Sahaba, welche von denen wird überliefert, dass er gebetet hat und auf einmal merkt, dass das sein Herz nicht dabei ist. Zum Beispiel. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ. Zum Beispiel liest er diesen Vers, aber er merkt, sein Herz ist nicht da. Er wiederholt das 10 Mal, bis er merkt, ach, mein Herz ist wieder da. Aber bei uns, er ist nicht heute da, ist egal. Ist mich nicht an mir. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen daran arbeiten. Der Koran, dieser Koran, Wallahi al-Azim, wenn du dich damit beschäftigst, es reinigt dich von innen. Und nimmt euch Leute, die richtig, Wallahi, es gibt so viele. Das ist ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir hier in dieser Umma, wir haben Leute, die den Koran auswendig können und jeder auf seine Art und Weise den Koran so schön rezitiert. Der eine mag Sulaisi, der eine mag Michel, der eine mag Hadi Abdullah, der eine mag Saad al-Lamidi. Gelehrten, geh mal ins Internet, Listen! Such dir gerade den einen, der dein Herz trifft. Hör ihn immer. Und wenn du liest, lies und erinnere dich an diese Stimme. Wie er gerade diesen Vers, Wallahi al-Azim, nimmst du das mit. Muhammad Jibril, er hat bestimmte Rezitationen, die, subhanallah, diesmal Surat al-Kahf, Ahmed al-Ajami. Wir haben, alhamdulillah, so viele Leute, die den Koran so schön rezitieren. Nimm, astaghfirullah al-Azim, die Musik hören und Anashid hören. Zu viel Anashid ist auch nicht gut. Viele Gelehrten sagen, zum Beispiel auch dieser Abd al-Qadir Shu'ab, sagte letztens sogar, Anashid ist für Frauen und für Kinder. Ja, lass das alles. Dein Herz braucht Koran, braucht Stärkung. Nimm die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns heute besitzt ein MP3-Player. Jeder, zweiter. Mach es voll mit Koran. Jede Sekunde, die du am Tag Freizeit hast, tu das und hör zu. Und nicht lass es laufen und du redest mit dem und redest mit dem. Nein, mach dein Herz frei für den Koran. Viele von uns sitzen zu Hause, Koran läuft und reden und Astaghfirullah sehen. Wa idha quri'a al-Quran fastami'u lah. Wenn Koran rezitiert wird, hört zu. Wa ansitu. La'allakum turhamun. Auf das euch Barmherzigkeit zuteil wird. Ich mache eine Frage, und zwar gerade hast du erwähnt von einem Hadith, dass ein Wissen Araber zum Propheten gekommen ist und nach dem gefragt wurde, nehme die Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und er sagt, er sind 5 Gebete. Ja, ja. Richtig, ne? Aber Pflichtgebete. Pflichtgebete. Aber wenn ich jetzt, wenn du sagst, jetzt 5 Uhr aufstehst, da sind diese 2 Sunnah, sind ja auch Pflicht. Und ein Wutter ist ja auch wieder Pflicht. Wir reden Pflichten. Wir reden Pflichten, die Gebete erstmal Pflichten. Die Gebete. Es gibt bei Salah gibt es Harakat, Bewegungen, die sind Pflicht und es gibt Sunnah. Es gibt bei Wudu, Allah subhanahu wa ta'ala redet von bestimmten, aber er hat nicht von allem, was wir machen. Was ich meine, was die Gelehrten meinen, dass viele Leute machen viel Nawafil, also Freiwilligkeitsgebete und vernachlassen die Pflichtgebete. Mach erstmal, guck mal, wenn du ein Haus bauen möchtest, musst du erstmal unten ein Fundament haben, ein Stapel, damit das Haus nicht wackelt. Also mach diese 5 Gebete jeden Tag. Nimm dir vor, ich bete Fajr zu seiner Zeit. Kauf dir 6 Wecker. Gibt es Wecker mit Stromschläger? Kauf dir. Ruf deine Mutter an, ruf dein Vater, ruf die Freunde, ruf die Nachbarn. Sag mal, kannst du mich zu Fajr wecken? Die Leute, die in der Moschee sind, Imam. Kauf ein Handy, tu eine Nummer, sag dir, ich schenke dir dieses Handy, ruf sie mich bitte jeden Morgen an zum Fajr-Gebet. Jihad, fi sabilillah. Vielleicht Allah wird zufrieden mit mir. Vielleicht. Verstehst du, was ich meine? Wer weiß von uns, was Allah zufrieden stellt? Eine Frau war Zaniya, war eine, die ihr Körper verkauft hat, hat einem Hund zu trinken gegeben, hat Allah ihr vergeben. Woher weißt du, was von dir Allah gefällt? Ein Mann ging über die Straße, wie bei Bukhari, Adab al-Mufrad. Ein Mann ging über die Straße, hat einen Ast auf der Straße gesehen mit Dornen, hat ihn beseitigt, Allah war ihm dankbar und hat ihn vergeben. Woher weißt du das? Subhanallah. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist das Gebet. Warum? Weil das Gebet ist das Erste, wonach der Mensch gefragt wird. Sozusagen, das ist überhaupt, damit überhaupt mit dir gesprochen wird. Damit überhaupt eine Sitzung zwischen dir und Allah stattfindet. Die Schwestern haben hier nochmal was geschrieben. Ein Bruder ist da. Machst du halt, Fred? Machst du halt? Stopp, Barakallahu fik. Barakallahu fik heißt, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Und Baraka in dir. Baraka, also Barakallahu fik. Und es ist auch wichtig, dass wenn wir was sehen, viele Leute, wenn die was sehen, die sagen, oh, wie schön ist das. Und sagt der Rasulullah, ala barakt, sagt Barakallah. Dass viele Leute sagen, Barakallah alayhi. Ja, nur Allah subhanahu wa ta'ala dich gesegnet macht. Ein Bruder im Islam ist Freitag gestorben und morgen um 10 Uhr, inshallah, ist das Totengebet in dieser Moschee. Am Freitag. Allah yarhamu. Sag es bitte den Brüdern, damit viele kommen, inshallah. Barakallahu fik wa fik wa fik. Also ein Bruder ist gestorben, und ich weiß nicht, wer das ist oder so, aber möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele gnädig sein. Seht ihr, wie die Menschen von uns einen nach dem anderen weggehen. Das sollte auch eine Ermahnung für uns sein, dass das Leben ein Teppich ist, was unter deinen Füßen liegt, was einfach von dir weggezogen wird. Okay. Am Freitag. Also hier steht am Freitag. Ich denke, nächsten Freitag soll es hier sein. Morgen. Ach, ist am Freitag gestorben. Morgen ist das? Ach so, morgen um 10 Uhr. Ja, morgen um 10 Uhr. Aber 10 Uhr? Abend. Um 10 Uhr. Ja, wer Zeit hat, ich habe auch willkommen. Ihr könnt ja Hitze fragen. Kommen, dann kommt ihr alle hin. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Man kriegt viel Belohnung dafür. Es ist jetzt nicht nach. Ach so, im Feriendorf hat jemand eine Abaya oder was vergessen. Schöner Stoff. Wem das gehört, hier, das ist aus dem Haramain. Also, glaube ich. Ist von dir? Ja. 3. Wie passt man? Eine andere Sache, was ich euch sagen wollte, und die ist mir ganz entgangen. Beim Gebet und in vielen Sachen, die wir machen, warum sollten wir überhaupt das Herz haben? Und warum sollten wir das Gebet so verrichten, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat? Weil vielleicht viele Leute würden das hier machen, was sie machen. Zakat geben, Hasch machen, vielleicht so. Sie tun das vielleicht nur, um die Menschen zufriedenzustellen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist vielleicht zornig auf sie. Oder ihr Herz ist sehr, sehr schlecht. Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel dafür. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass wir zu diesen Leuten gehören. Seht ihr bei alle diesen Apfel? Ne? Bestimmt jeder, der einkaufen geht, guckt sich bestimmt diesen Apfel und sagt, lecker sieht das aus. Ich würde es gerne essen. Aber stellt euch mal vor, dass das, was ihr seht, ist nur das, was wir sehen. Wenn du zum Gebet kommst, wenn du unter den Leuten bist, wenn du vielleicht unter deinen Freunden bist und du so, wenn eine Frau vorbeigeht, tust du deine Blicke senken. Das ist, was wir sehen von dir, diese schöne Seite. Aber stell dir mal vor, dass vielleicht manche Leute so ein Herz haben von innen. So ein Herz haben von innen. Schwarz. Deshalb, das Herz sollte von innen rein gehalten werden, damit Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah mit dir zufrieden ist. Die Herzen, die Herzen, die Herzen und wiederum die Herzen. Wenn du beten kommst, komm mit deinem Herz. Wenn du Allah gedenkst, komm mit deinem Herz. Wenn du den Koran rezitierst, tu es mit deinem Herz. Weil alles andere nutzt dir nichts. Der Koran ist keine Zeitung, ist kein Magazin, was du liest. Es ist Allah, der Allmächtige, der Allwissende, der mit dir spricht. Bring dein Herz mit und lass dein Herz genießen. Und lass dein Herz so sprechen, wie manche Gefährten gesagt haben. Mein Herz erlebt manchmal schöne Momente. Wenn die Leute, die im Paradies leben, das erleben, was ich erlebe, dann kann ich sagen, sie sind glücklich. Das Herz, kümmert euch um das Herz, das letztendlich Yawm al-Qiyamah, wie Ibrahim a.s. gesagt hat, Yawm la yanfa'u malun wa la banun. An dem Tag werden weder Besitz noch deine Kinder was nutzen, außer du kämst mit einem reinen, sauberen Herz. Kümmert euch um eure Herzen. Dieses Klumpen Fleisch, über den der Prophet Hassan berichtet hat, in den Bukhari, Al-Halal Ubayyin, Al-Haram Ubayyin, sagte aber am Ende dieses Hadith, Ala inna fil jasadi mutra. Es gibt im Herzen, es gibt im Körper ein Klumpen Fleisch. Wenn dies gut ist, wird alles andere gut. Ist dies schlecht, wird alles andere schlecht. Ala wa hiya al-qalb. Es ist wahrlich das Herz. Also, letztendlich bewegst du dich zu Allah subhanahu wa ta'ala nur mit deinem Herz, mit nichts anderem. Und überleg mal, diese ganze Größe, die wir haben, diesen ganzen Körper, den wir haben, letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala guckt nur zu dem Herz. Und viele Menschen, ihre Herzen sind blind. Sind blind. Viele von uns, subhanallah, viele, als ich immer gerade in Hajar gesprochen habe und so, ne? Guck mal, Esel. Lesen wird von vielen Menschen als Idiot, als dumm. Aber was meinst du, dass ein Esel, wenn du ihm einen Weg zweimal zeigst, er würde ihm nie wieder verfehlen? Wie viele Leute waren schon in der Moschee? Wie viele Leute haben schon gebetet? Wie viele Leute haben Ramadan hier gestanden? Wie viele Leute haben Koran in ihre Hand genommen? Wie viele Leute hat man ermahnt? Wie viele Leute hat man gesagt, fürchtet Allah? Und sie haben den Weg zur Moschee nicht gefunden. Also, das möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass es in unseren Herzen so aussieht. Und sagt, Alhamdulillah, dass diejenigen, die so Herzen haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Schande vor den Leuten bewahrt. Er hat ihnen keine Schande gemacht. Wer von uns traut sich, auf einem Tablett seinen Herz zu nehmen und zwischen den Leuten zu zeigen? Hier, so sieht es in meinem Herzen aus. Wer traut sich von uns? Nur Allah subhanahu wa ta'ala uns verdient. Noch eine Frage, und zwar, ich habe so gehört, und wenn du jetzt Koran rezitierst, aber dein Herz ist abwesend, kriegt das, ich weiß nicht, soll ich das irgendwie, Wallahu alam, der ist verflucht oder so. Verflucht ist er nicht. Dieses, dass der Mensch in seinem Gebet abgelenkt wird oder so, das ist bestätigt. Und das hat Rasul Hassan auch gemacht und gesagt zu den Leuten, die er hat ihnen zum Beispiel gesagt, wie sie das bekämpfen sollen. Und du solltest den Schatan bekämpfen. Wie kannst du den Schatan bekämpfen? Indem du dich an Allah subhanahu wa ta'ala wendest. Indem du Schutz bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat gesagt, wenn du den Koran rezitierst, fasta'iz billah. Sag a'udhu billah. Das heißt, ich suche Schutz. Ich fliehe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist wichtig, dass wir das machen, dass wir es bekämpfen. Und letztendlich diejenigen, die Schwierigkeiten haben bei sowas, sollten wirklich kämpfen. Es ist ein Kampf. Es ist ein Feind da, der dir die Beziehung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala kaputt machen will. Ihm gefällt es nicht, dass du betest. Ihm gefällt es nicht, dass du Allahu Akbar sagst. Ihm gefällt es nicht, dass du gerade diese ganzen Abscheulichkeiten absagen möchtest. Ihm gefällt es nicht. Was will er machen? Er will, dass du zurückkommst. Also, du solltest mit deinem Herzen sagen, nein, das ist der beste Weg und auf dem möchte ich bleiben und sterben. Deshalb viele von uns, auch wenn sie beten, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, wenn er das so macht, ja? Allahu Akbar. Subhan Rabbi al-A'la. Warte, genieße es. Subhan Rabbi al-A'la. Und dann, O Allah, gib mir Standhaftigkeit. O Allah, reinige mein Herz. O Allah, ich habe heute Unrecht zugefügt. Vergib mir. O Allah, ich habe heute über jemanden gelästert. Vergib mir. O Allah, ich war heute wackelig auf den Beinen. Mein Iman hat ein bisschen gelitten. Gib mir eine Wucht, eine Stärkung. Machen wir das? Wie sollen wir von Allah was bekommen, wenn wir gar nicht danach verlangen? Inna alladhina, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die mit Kabrin, die wollen kein Dua, die bitten Allah subhanahu wa ta'ala, so, das sind schlechte Menschen. Du brauchst Allah. Und du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir gerade in deinem Gebet standhaft. Wallahi azim, uqsim billahi al-alihi azim, dass du, wenn Allah nicht wäre und er wäre so gnädig zu dir, hättest du weder gebetet, noch gefastet, noch al-Hasch gemacht, noch eine Zakat gegeben, noch Shahada gemacht, noch dich in eine Moschee begeben. Allah ist derjenige, der dich aus diesen ganzen Menschen rausgesucht hat und hat dein Herz mit Liebe gefüllt und schickte dich in die Moschee. Geh, sei glücklich. Allah, guck mal, wie viele Menschen, über die Hälfte der Menschheit sind Kuffar. Und viele unter ihnen verleugnen sogar die Existenz Allahs. Sag Alhamdulillah, dass ich jemand bin, und diese Schwäche sollte für uns auch sicher sein, dass ich sage, oh Allah, ich bin schwach. Ich versäume vieles, aber ich liebe dich. Vielleicht diese Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist am Ende der Tage der Grund dafür, dass du ins Paradies kommst. Inshallah. Und inshallah, nächste Woche wollte ich mit euch über ein Thema sprechen, über die Geduld. Über die Geduld, wir wollen über die Rückkehrer, diejenigen, die zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen sind und die sich geduldet haben und unheimlich viel Bala erlebt haben. Wollen wir darüber reden? Und inshallah sollte Abu Ubaidah nicht kommen. Was ich nicht hoffe, inshallah, wie gesagt, das liegt in Allahs Händen. Wollte ich, manche haben gesagt, ich sollte auch was machen. Dann habe ich einen Vortrag vorbereitet, was ich machen will. Und dann wollte ich eigentlich, weil gerade bei solchen Veranstaltungen viele Leute kommen, die auch selten in der Moschee sind, habe ich einen Satz vorbereitet, was sagt, wann willst du endlich Tauba machen? Das ist, und subhanallah, dieses Thema, man merkt, viele Leute, das berührt ihre Herzen. Als ich in Fulda war, wallahi, da saßen die jungen Leute vor mir, kaum einer hatte keine Tränen vergeben. Also jeder von denen, subhanallah, die waren so dabei waren, obwohl sie kaputt waren und müde waren. Also dieses Thema Tauba ist ein Thema, was wir immer wieder besprechen müssen, damit der Mensch diesen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala gut beschreiten kann. Und ich gebe euch am Ende noch diesen Satz. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, illa alladhina tab. Also außer denen, illa man taba wa amila saliha, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu außer denjenigen, die Tauba machen, die Tauba machen und lassen dieser Tauba eine gute Tat folgen, Allah subhanahu wa ta'ala, diese schlechten Taten tut sie gegen gute eintauschen. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat immer die Sahaba geärgert. Ist er immer dahergegangen und gesagt, ich habe mehr Hasanat als ihr. Sagt, wie? Wa kaifa dhaka ya Umar ibn Khattab? Wie? Was erzählst du da? Sagt, habt ihr nicht gehört, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er die schlechten Taten gegen gute eintauscht? Allah. Barakallahu fiik.